Hause kam. Sie fragte, was ist los, ist was passiert. Da sagte er, du weißt doch, wir hatten mal einen Plan davon, wohin das Leben uns noch führt. Ich wollt dir ein Traumschloss bauen, wollt mit dir den Globus sehen. Ich hab nichts davon erfüllt, wirst du darum einmal gehen? Sie sagte, wundere dich nicht, dass ich dich liebe. Lieb mit allem, was du tust und bist. Wenn mancher Traum auch unerreichbar ist, ist doch normal. Wundere dich nicht, dass ich dich liebe. Was ich auch loslass, an dir halt ich fest. Nur du bist wichtig und der ganze Rest ist mir egal. Damals fand, da hatten wir doch gar nichts, nur das Glück. Wenn heut mal Träume platzen, dann gib mir nur die Hand und denk mit mir an diese Zeit zurück. Du warst immer für mich da, warst mein Stern und mein Zuhause. So wie du, das ist mir klar, sieht der Mensch zum Leben aus. Und darum wundere ich nicht, dass ich dich liebe. Lieb mit allem, was du tust und bist. Wenn mancher Traum auch unerreichbar ist, ist doch normal. Wundere ich nicht, dass ich dich liebe. Was ich auch loslass, an dir halt ich fest. Du bist wichtig und der ganze Rest ist mir egal. Sie setzte sich zu ihm und beide schwiegen, bis er ihr sagte, ich seh es ein. Du könntest sie auch jeden anderen lieben, doch wenn ich es bin, dann muss es wahr sein. Sag's nochmal, wundere dich nicht, dass ich dich liebe. Lieb mit allem, was du tust und bist. Wenn mancher Traum auch unerreichbar ist, ist doch normal. Wundere dich nicht, dass ich dich liebe. Was ich auch loslass, an dir halt ich fest. Nur du bist wichtig. Und der ganze Rest ist mir egal.